Şu. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Kevser Güptas. Ich bin die Zuständige Ärztin für Sie. Bevor wir zu Ihren Beschwerden kommen, lassen Sie mich ein paar Informationen über Sie notieren. Okay. Gerne, alles klar. Okay, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Clara Taube. Clara Tauber. Könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen langsam und kurz buchstabieren? Mein Vorname ist Kavi, Konrad Elvi, Ludwig Avi, Anton Erwi, Richard Avi, Anton. Okay. Mein Nachname ist die Taube, wie der Vogel. Ah, okay. Alles klar, Frau Tauber. Wie alt sind Sie, Frau Tauber? Ich bin 48 Jahre alt. Okay, wann genau sind Sie geboren? Am 6. September 1974. 74. Okay. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,74 groß und 96 Kilogramm. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Erzieherin. Okay, wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. Ja, sehr schön. Okay, danke schön für die Informationen. Ja, Frau Tauber, was kann ich für Sie tun? Welche Beschwerden haben Sie im Moment? Also ich habe heute vor ungefähr 4, 5 Stunden plötzlich Bauchschmerzen bekommen und Übelkeit und musste mich auch erbrechen einmal. Bauchschmerzen, Übelkeit und einmal erbrochen. Ganz genau. Okay, plötzlich. Wo die Schmerzen genau? Wo sind die Schmerzen genau? Könnten Sie Also zeigen oder die sind sagen? hier bei mir so rechts, rechts Rechts. eher, rechts im Oberbauch, aber auch so in der Mitte habe ich die auch. Oberbauch auch in der Mitte. Auch rechtzeitig Okay, so ein bisschen. rechtzeitig. Okay, ich verstehe. Und ja, wie stark Ihre Schmerzen? Auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht. Also das war am Anfang richtig schlimm. Ich würde schon sagen 9. Deswegen bin Anfang. ich auch hier ins Krankenhaus gekommen. Ja, Jetzt geht okay. es wieder ungefähr bei 6, 7 ungefähr. 6, 7 jetzt. Und könnten Sie genau beschreiben, wie die Schmerzen sind? Sind sie eher dumpf, drückend, stechend? Also die sind eher so stechend und kommen und gehen manchmal. Also die sind manchmal fast gar nicht da, aber es ist eher so ein immer wieder kommender Schmerz. Okay, wellenförmig können wir vielleicht sagen. Ja, das ist ein richtiger Ausdruck, genau. Okay. Und strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, ich würde sagen, so ein bisschen im Rückenschmerzen habe ich auch, so ein Rückenschmerzen leichten. Rückenschmerzen auch. Okay. Und fühlen Sie sich jetzt fiebrig? Ein bisschen fiebrig, oder? Nee, eigentlich nicht. Es sind eher diese Schmerzen tatsächlich, ne? Okay. Ja, ich habe so ein Völlegefühl, habe ich eher so. Ein volles Gefühl. Früher haben Sie ähnliche Beschwerden gehabt? Hatten Sie oder ähnliche Beschwerden gehabt? Also eigentlich nicht, aber ich habe so vor 3 Tagen habe ich schon mal diese Beschwerden gehabt und dann sind die auch tatsächlich wieder weggegangen, ne? Und das hat aber ganz kurz nur angedauert, so ein paar Minuten. Und dann war es wieder weg. Und da habe ich mir nichts mehr gedacht und dachte, okay, es ist gekommen, gegangen. Aber jetzt, heute, das war schon sehr, sehr stark für mich. Okay, ich verstehe. Okay. Haben Sie etwas bemerkt, Ihre Schmerzen abhängig von Lebensmittel oder Nahrungsaufnahme? Oder gibt es irgendwelche Auslöser für die Schmerzen? Nee, eigentlich nicht. Nein. Also es war jetzt heute war es auch nach dem Frühstück gewesen, nachdem wir mit den Kindern im Kindergarten gegessen haben. Und letztes Mal war das, ja, glaube ich, auch nach dem Essen, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Sie wissen nicht genau, ja? Okay. Ja, das war's. Und möchten Sie etwas hinzufügen? Oder haben Sie andere Beschwerden? Nee, deswegen bin ich hier. Okay. Und noch einige Fragen. Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit verändert? Nee, ich Gewicht? war schon immer etwas korpulent und bin immer noch korpulent. Okay. Schwitzen Sie in der Nacht? Nee. Okay, danke schön. Und wie ist Ihr Eyebrow-Henne? Oh, Ja. das war, was ich erbrochen habe, das war normal, also das, was ich gegessen habe. Essenrest, können wir sagen. Essenresten, Okay. genau, kann man so sagen, ja. Okay, danke schön, Frau Tauber. Jetzt würde ich andere Fragen stellen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ich meine Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder Gallenblasen, irgendwelche Gallenblasenprobleme? Nee, ich hab ein erhöhtes Cholesterin, hat mir mein Hausarzt gesagt. Ich nehme Blutdrucktabletten ein und ich nehme auch was gegen eine Unterfunktion meiner Schilddrüse ein. Ja. Shit. Drüsenunterfunktion. Okay. Was nehmen dagegen? Gegen Cholesterin, hohe Cholesterin und Schilddrüsenunterfunktion als Medikament? Ja, und Blutdruck habe ich auch. Blutdruck, erhöhten Blutdruck. Blutdruck, ne? Aha, erhöhter Blutdruck. Ja, okay. Genau. Also Simvastatin nehme ich für den Cholesterin ein. Wie viel? In welcher Dosierung oder wie viel Ich Milligramm? glaube, das waren 20 Milligramm. 20 Milligramm, einmal morgens oder was? Ja. Nee, abends. Abends Abends, nehme ich ja, das ein. Entschuldigung. Ja, okay. Und Und L-Thyroxin 75 für die Schilddrüse. 75 Mikrogramm, ja, morgens. Und Ramipril und Bisoprolol je 5 Ramipril. Milligramm, beides morgens einmal. 5 Mikrogramm. Gibt es andere Medikamente? Nö, ich nehme ab und zu meine Ibuprofen oder sowas ein, ne? Aber jetzt nichts Besonderes. Okay, wie viel in welcher Dosierung? 400 Ibuprofen. Freiverkäuflich nicht draußen kaufen kann, das sind die 400er. 400. Okay. Okay. Sind Sie schon einmal operiert worden, Frau Tauber? Nein, nein. Sind Sie gegen Covid-19 geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft. Ja, okay. Das ist gut. Gibt es in Ihrer Familie, ich meine Ihre Mutter, Vater und Geschwister, wichtige Erkrankungen, Bluthochdruck oder bösartige Krankheiten? Ja, also mein Vater ist gestorben an einer Leberversagen. Lebefrei Ja, sagen, das tut mir sehr leid. der ist recht jung verstorben mit 55 Jahre alt. Ja, okay. Und meine Mutter, die lebt noch. Gibt es irgendwelche Probleme oder Krankheiten? Ja, die hat auch Blutdruck, die hat auch. Ich glaube, die hat auch einen leichten Zucker. Ich bin mir nicht ganz sicher. Leichten Ja, Zucker. aber die ist noch recht fit eigentlich. Fit, ja, okay. Das ist gut. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester. Ist sie gesund? Ja. Okay. Frau Tauber, besuchen Sie oder gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Einmal im Jahr. Was war letzter Besuch? Wann oder was? Entschuldigung, wann? Wann? Das war jetzt vor kurzem, September gewesen. September, das war alles in Ordnung? Alles war in Ja, sie hat Ordnung? nichts gesagt, genau. Alles okay. Okay, gibt es irgendwelche Probleme bei der Monatsblutung? Nee. Alles in Alles in Ordnung. Ordnung, alles in Ordnung. Oder irgendwelche, ja, nicht, keine Ist Probleme. Alles in alles Ordnung. wie es immer ist. Okay, danke schön. Und schlafen Sie gut, Frau Tauber? Ja, also oft abgebrochen, aber kann mich nicht beklagen. Okay, wie ist Ihr Appetit? Gut. Zu viel. Ja, okay. Und haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nee, eigentlich nicht. Also Keine eigentlich nicht. Probleme. Okay. Ja, das Thema habe ich schon gefragt, aber Sie haben nicht Ihre Körpertemperatur gemessen, ja? Nee, habe ich nicht gemessen. Nicht Nee, ich gemessen, habe halt nur okay. diese sehr starken Schmerzen und bin ein bisschen besorgt, auch weil mein Vater, der hat ja auch Leberkrebs gehabt. Also, Naja. und deswegen bin ich jetzt hier. Leberkrebs. Ich. Also der hat ein Okay. Leberversagen gehabt, nachdem er Leberkrebs gehabt hat. Das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Ja, okay. Ich verstehe Ihre Sorgen. Ja, aber ich empfehle Ihnen positiv. Sie positiv denken. Sie denken positiv, ja, zuerst. Das kann auch andere Ursachen ja sein. Deswegen Was glauben Sie denn, was es sein könnte? ja, Ihre Beschwerden deuten am ehesten auf irgendwelche Probleme Gallenblase. Das kann sein. Gallenblase, Ja, okay. Nicht Leber. Gallenblase. Ja, Gallenblase und Leber sind sehr ähnlich. Aber ich denke zuerst Gallenblase-Probleme. Natürlich würden wir ein paar Untersuchungen durchführen. Dann können wir besser nochmal mit Ihnen über Ihre Beschwerden nochmal und Ihre Ergebnisse nochmal sprechen, ja? Also kann es doch auch Gallenblasenkrebs sein, oder? Ja, Krebs, sehr früh etwas genauso sagen. Ja, zuerst Gallenblaseentzündung oder Gallenblasensteinleiden, das kann möglich sein. Ja, Okay. Sie sind Ich dachte, Frau. es gibt nur Nierenstein, aber gibt es auch Gallensteine? Ja, natürlich, Gallenstein gibt es auch. Okay. Und ja, Gallenblasenprobleme, das kann auch sein. Muss ich dann operiert werden, oder? Ja, zuerst, ja, es ist sehr früh, etwas genauso sagen. Ich habe schon gesagt, aber ja, das kann auch eine Operation, ja, Beruf oder Bedürfnis, Operationbedürfnis möglich sein. Ja, Okay. wir brauchen eine Operation natürlich. Zuerst empfehle ich Ihnen, Sie nüchtern, Sie sein oder Sie sind nüchtern oder Sie sollten nüchtern sein. Dann, Ich habe heute Morgen schon gefrühstückt. ja, okay, kein Problem. Aber ja, jetzt, ab jetzt, ich empfehle Ihnen, nicht zu essen. Nicht Okay. zu essen, Also werde nicht ich zu heute essen. noch operiert? Ja, vielleicht, Sie haben sehr starke Schmerzen. Wir messen Ihre Körpertemperatur und ich würde gerne Sie körperlich untersuchen, wenn es nötig ist. Ja, vielleicht brauchen wir eine Operation, aber das ist sehr früh. Ja, das ist sehr früh. Ja, Das geht nicht ohne sollten. Operation, oder? Ja, das kann auch möglich sein. Aber wenn Sie eine Gallenblasenentzündung haben, ja, natürlich, wir sollten Ihre Blutwerte oder ja, Ihre Abdomen überprüfen und kontrollieren. Wenn Abdomen, was heißt das, Abdomen? Bauch, ihre Bauch, Ah, ihr okay. Bauch. Mit dem Ultraschall zuerst würden wir ihre Können Sie Bauch. das hier machen oder muss ich dafür Ja. woanders hin? Nini, hier Okay, mache okay. ich. Okay. Gleichzeitig Okay. nach der Untersuchung. Dann, wenn es Operieren Sie mich nötig dann oder ist, operiert jemand anderes mich? ich bin nicht Chirurgen, Okay. deswegen andere Arzt oder Ärztin Aber Sie helfen haben bei Chirurgen im uns. Haus. Ja, wir haben Okay. große Krankenhaus. Wir sind Okay. Okay. große Krankenhaus, ja, deswegen. Aber Aber Sie gucken vorher, ob es Gallenblasenkrebs ist oder wie machen Sie das jetzt? ja, zuerst natürlich ein paar Untersuchungen durchführen. Okay. Vielleicht ich kann etwas erklären. Zum Beispiel zuerst, ich würde gerne Sie körperlich untersuchen, danach Blut Ja. abnehmen, Ja. Leberwerte, Nierenwerte, normale Okay. Blutbild und dann eine Bauch-Ultraschall durchführen. Ja, und wenn es nötig ist, es gibt auch eine andere Möglichkeit, diagnostisch, manchmal therapeutisch, das heißt die ERCP. Ja, das ist eine Okay. besondere diagnostische Maßnahme. Ja, und danach, wenn es nötig ist, ja, eine Operation auch können wir durchführen, ja. Okay. Ja, Ja. dann bin ich mal gespannt, ne? Okay. Ich bin auch. Okay. Okay. Haben Und Kollegen andere Fragen? das ist nicht fertig. Ich habe ein paar Fragen, Noxen und Allergien. Okay? Ja. Kein Problem, ja? Und ja, bitte schön, Frau Taber. Nee, ich habe keine Allergien. Keine Keine Allergien. Ich Allergien oder Unverträglichkeiten bei Ihnen bekannt? Ist nicht bekannt bei mir. Nicht bekannt. Keine. Rauchen Sie, Frau Taber? Selten, ganz selten. Ganz selten. Was meinen Sie, wie viele Zigaretten Weiß ich nicht, vielleicht pro fünf, Tag? sechs Stück, nee, nicht pro Tag, im Jahr vielleicht. Im Jahr. Im Sehr Jahr, wenn selten. meine Freundinnen da sind, dann vielleicht. Vielleicht einfach, Sie können aufhören, oder? Nicht so viel, aber Ja, macht trotzdem. aber Spaß, ne? Macht aber schon Spaß manchmal, ne? Ja, okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, am Wochenende, ab und zu Mhm. am Wochenende. Was trinken Sie gerne? Wein und Bier kommt drauf an, Mhm. was wir denn da haben, ne? Okay. Zum Beispiel ein, zwei Flaschen Bier. Ja, es kann schon mal mehr werden. Am Mehr. Wochenende, da gönnen wir uns schon mal was, ja, mit meinem Mann zusammen. Okay, aber wie viel Flaschen können Sie genau sagen? Nee, es ist immer unterschiedlich, ne? Eine halbe Flasche Wein vielleicht, ja, und zwei Flaschen oder auch mehr. Kommt immer drauf an. Also. Okay. Okay, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit dem Drogen? Ich nehme keine Drogen ein. Keine. Okay. Und haben Sie Probleme auf der Arbeit oder im Leben, die Sie belasten? Ich bin Erzieherin, ne? Also da haben wir immer Kontakt mit den Kindern. Es ist schon anstrengend oft, aber ich mache meinen Job eigentlich gerne. Also ich gehe Ja, gerne sehr schön. arbeiten. Sehr schön. Keine Probleme, ja. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Frau Tauber, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie Fragen an mich oder würden Sie etwas hinzufügen? Ja, Ich höre. also wenn ich jetzt operiert werde, wie lange muss ich denn ungefähr hier bleiben? Weil ich muss meiner Arbeitgeber Bescheid sagen. Ja, okay. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht natürlich ein paar Tagen sollten Sie Okay. bei uns bleiben, ja. Nach Kann ich dann dem direkt wieder OP. arbeiten oder muss ich Vielleicht, erst? wir sollten zuerst krank schreiben. Ja. Sie sollten sich ausruhen ein bisschen. Ja. Dann Sie können nochmal Ihre Arbeit machen oder weitermachen. Ja, und Okay. wenn irgendwelche Operation nötig ist, können wir diese Operation laparoskopisch, ja, das heißt nicht offene Operation, sondern durch kleinen Einschnitt führen wir diese Operation. Das heißt nicht große Eingriff. Okay, also es ist, haben Sie das auch schon öfters gemacht hier im Ja, Krankenhaus ja. oder? Ja, wir machen öfter ja diese Operation, Laparoskopie. Aber vielleicht muss ich auch nicht operiert werden. Ja, natürlich. Zuerst gucken wir. Vielleicht das kann nur ein paar Gallensteinleiden sein. Und wir durch andere Methode oder Maßnahme diese Gallensteinleiden einfach entfernen. Ja, Geben Sie mir ohne dann schon Operation. Schmerz? Geben Sie mir nicht schon Schmerzmedikamente? weil ja, ich habe schon recht starke Schmerzen jetzt. Ja, ja, natürlich. Zuerst würden wir eine Venenzugang ablegen, danach Schmerzmittel geben, ja, als intravenös, ja, in den Venen. Ja, das wäre super. Ja. Mhm. Aber zuerst würde ich natürlich körperlich, sie körperlich untersuchen, danach ja. Schritt bei Schritt, ja, können wir weitermachen. Schritt für Schritt, okay, alles Schritt klar. Schritt. Okay, danke okay. Schön. Ja, jetzt fertig. Haben Kollegen andere Fragen? Ich konnte nicht hören, welche Operation die Patientin hatte. Keine Operation. Keine. Am Anfang der Bauchschmerzen, haben Sie Einmalzugang oder was lassen? Nein, nur erbrochen einmal, heute Morgen. Und jetzt noch keinen Stuhlgang gehabt und ich brauche noch nicht Wasser lassen. Gehen Wind ab? Normal. Können wir anfangen? Als das Gespräch geht. Ein paar Minuten brauche ich. Mhm. Bitte schön. Hallo, guten Morgen, Herr Oberarzt. Ich würde gerne eine neue Patientin vorstellen. Ja? Hallo, Frau Göckers, bitteschön. Ja, danke schön. Clara Tauber ist eine 48-jährige Patient. Sie hat Patientin sich, oder Patient? Patientin, Entschuldigung, Patientin. Okay. Sie hat sich wegen plötzlich aufgetretene kolikartige Abdominalschmerzen im Epigastrium und in der Nabelregion vorgestellt. Sie hat auch Nausea oder sie klagt über auch Nausea und Emesis. Ja, Emesis. Diese Schmerzen strahlen in den Rücken aus und sie leidet unter auch Meteorismus. Seit ungefähr 3 Tagen klagt sie über ähnliche Beschwerden, aber heute sind diese Beschwerden sehr stark geworden. Ich muss mal kurz wiederholen. Hat sie epigastrische Schmerzen in der Nabelregion? In den Rücken ausstrahlend, richtig? Ja, genau. Aha, nicht ja, genau. Seitlich, rechts oder links, hat sie nicht erzählt? Ja, sie hat natürlich gesagt, rechtlich. Rechtzeitig, mhm. Ja. Okay. Und sie hat keine, oder sie ist keine B-symptomatik. Ja, Gewichtsverlust und Nachschweiß wurden verneint. Sie hat keine B-symptomatik. B-symptomatik. Mhm. Ja, es gibt keine Auslöser oder Nahrungsabhängigkeit. Ja. Anfallerkrankungen ist Hypercholesterinämie. Und Hypothyreose und arterielle Hypertonie bekannt oder sind mhm. bekannt. Keine Operationen ist eher bekannt. Impfstatus ist aktuell gegen Covid-19. In ihrer Familienanamnese ergab sich ihr Vater ist an Leberinsuffizienz verstorben. Es geht um Leberkrebs oder was? Aber mhm. ja, er war sehr jung, 55 Jahre alt. Und ihre Mutter lebt und ihre Mutter leidet an arterielle Hypertonie und mhm. Leichten Diabetes mellitus. Frauenanamnese ist unauffällig und die vegetative Anamnese auch unauffällig. Als Medikamente nimmt sie regelmäßig Simvastatin 20 Milligramm am Abend, Eltroxin 75 Mikrogramm morgens, einmal morgens, Ramipril und Bisoprol 5 Milligramm einmal morgens ein. Bei Bedarf nimmt sie Ibuprofen 400 Milligramm ein. Ich habe nicht gefragt, für diese Beschwerden, ob sie Ibuprofen eingenommen haben oder nicht, aber vielleicht bei der Untersuchung nochmal fragen. Sie sind schon untersucht oder noch nicht untersucht? Ja, normalerweise ich sollte untersuchen, aber habe ich noch nicht untersucht. Haben Sie schon Schmerzmedikamente gegeben oder auch noch nicht? Ja, ich habe einen Venenzugang abgelegt. Abgelegt? Nicht abgelegt, gelegt. Gelegt, einfach. Okay, danke schön. Gelegt, einen Venenzugang gelegt und eine Schmerzmittel gegeben. Was haben Sie gegeben? Was habe ich? Nasrid? Wie bitte? Nasrid? Oder nie? Novalgin, Buscopan. Ah ja, Buscopan. Novalgin. Metamizol ist Novalgin, Metamizol, genau. Okay. Sowas können Sie geben, intravenös. Okay, damit sie keine Schmerzen hat, ne? Ja, jetzt. Am besten immer parallel untersuchen und gleichzeitig Anamnese machen. Und wenn Sie mit der Anamnese fertig sind, dann können Sie direkt Schmerzmittel laufen lassen nach der Blutabnahme. Okay. Okay. Als nächsten Anamnese. Sie ist Raucherin, aber sehr selten raucht sie 5-6 Zigaretten pro Jahr. Ja? Und sie trinkt gerne Alkohol, Wein und Bier, besonders am Wochenende. Okay. Aber sie erwähnt nicht genau, wie viele Flaschen oder wie viele Gläser trinkt sie. Ja. Und keine Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Cholezystitis hin. Als Differentialdiagnose kommen Cholelithiasis oder akut Pankreatitis. Oder Cholesterol Karzinom oder Gallenblasen Karzinom in Betracht. Okay. Hat denn schon mal Ihr Hausarzt einen Ultraschall gemacht? Ist bei ihr ein Gallensteinleid bekannt? Haben Sie es gefragt? Ich habe nicht gefragt, aber sie hat schon gefragt, ob es Gallenblasen Steinleiden gibt oder nicht. Deswegen, ich nehme an, sie hat keine Informationen über Gallenblasen Steinleiden. Vielleicht eine Ultraschall wurde nicht durchgeführt. Okay. Können Sie aber beim nächsten Mal nachfragen, ob das bekannt ist. War sie denn im Ausland gewesen, irgendwie in einem Urlaub gewesen und haben Sie gefragt? Nein. Ausland habe ich nicht gefragt auch, ja. Okay, und Wasserlast und Stuhlgang waren normal, richtig? Ja, ja. Ich habe schon gefragt. Okay, können es dann. Okay, sie hat über kolikartige Beschwerden geklagt? Ja, ja. Kolikartige, okay. Kolikartig. Okay. Kann es dann noch andere Differentialdiagnosen geben, worauf man insbesondere bei Frauen achten muss? Bei Frauen. Ich überlege. Ja, es geht um adnexial Schmerzen, aber oben. Ja, die sind ja oben, ne? Das sind eher, ne? Genau. Nierenkolik kann es sein auch, ne? Woran müssen Sie aber bei Frauen und Oberbauchschmerzen immer mit dran denken, egal was es ist? Was müssen Sie auf jeden Fall, woran müssen Sie denken? Bei Frauen und Oberbauchschmerzen. Oberbauch und Frauen. Gastritis oder was? Sowieso, bei jedem, auch bei Männern. Ne? Ja. Ja, Schwangerschaft kann es auch sein, aber das passt nicht so ganz. Ich denke eher so an Oberbauchschmerzen, kann immer auch manchmal ein Hinterfarkt sein, ne? Also Herzinfarkt. Ah, ja. Wenn es auch in den Rücken einstrahlt, ne? Müssen Sie eben ein EKG machen und einen Herzinfarkt ausschließen. Das ist ganz wichtig. Ne? Ja, bei Frauen ist alles möglich. Okay, gut. Und was haben Sie jetzt vor mit der Dame? Okay. Meine Maßnahmen, ja? Sie fragen nach meinen Was haben Maßnahmen. Sie vor? Ja, was machen wir mit der Patientin? Zuerst würde ich gerne die Patientin körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen, natürlich eine EKG schreiben. Richtig, ganz wichtig, ne? Und eine Sonographie Abdomen durchführen. Okay. Vielleicht, wenn es nötig ist, vielleicht können wir auch ein ERCP durchführen. Stopp. Aber nicht, naja, normal. Nicht in der Ambulanz, ne? Nicht in der Notfallaufnahme. Mhm. Das macht man nicht in der Notfallaufnahme. Okay. Sie müssen zuerst, bevor Sie eine ERCP erstmal anordnen oder aufschreiben, müssen Sie erstmal die Diagnose sichern. Ja. Die Patientin scheint ihr jetzt recht korpulent zu sein. Ne? 96 Kilo, haben Sie gesagt, ist etwas dick. Vielleicht können Sie die Gallenblase gar nicht sehen. Wenn Sie die Gallenblase gar nicht sehen können im Ultraschall, manchmal ist es schwierig. Ne? Luft überlagert, Adipose, was machen Sie dann? CT-Thorax durchführen. CT-Thorax? Thorax? Nicht Abdomen. Abdomen, natürlich. CT-Abdomen. CT-Abdomen, genau. Nicht Thorax. Genau. Können Sie ein CT-Abdomen machen? Und dann können Sie die Diagnose eventuell sichern. Ja? Okay. Gelingt auch nicht immer, aber manchmal. Okay. Was, sagen wir mal, Sie haben jetzt die Diagnose nicht sichern können. Sie sagen, es ist eine Cholezystitis oder Cholezystolithiasis, wie Sie glauben, aber Sie können im CT und im Abdomensono nicht sehen. Worauf warten Sie dann oder woran machen Sie Ihre weitere Diagnose bzw. Therapie abhängig? Ja, CP. Oder was? Nein, noch nicht. Sie haben noch keinen Stein gesehen. Ja? Wann macht man eine RCP? Wann? Wir würden Gallenblasen und Bauchspeicheldrüsengangen besser beurteilen. Machen wir eine RCP. Also in der Regel macht man RCP oder MRCP, RCP in diesem Sinne, wenn Sie die Diagnose gesichert haben. Richtig? Ja, okay. Ja, Sie haben jetzt haben Sie ja, die Patientin hat Schmerzen. Im Ultraschall können Sie die Gallenblase nicht sehen, weil sie zu korpulent ist. Und okay. CT ist nicht möglich oder Sie haben im CT keinen Stein sehen können. Auch keine Entzündung sehen können. So. Okay. Laparotomie? Nein, Sie gucken erst mal auf die Laborwerte. Ja, natürlich. Aber Blutabnahme habe ich schon gesagt. Deswegen. Ja, richtig. Und was erwarten Sie im Labor? Leberwerte würde ich überprüfen. LDH vielleicht, CRP vielleicht. Was sind denn die Leberwerte? Leberwerte oder man sagt, Leberwert ist nur GOT, GPT. Was machen Sie noch? Die Cholestase-Parameter. Cholestase-Parameter, ja. Was gehört dazu? GOT, GPT, GGT. Gamma-GT, GOPT, ja. Alkalische Phosphatase, Bilirubin, ne? Ja, genau. CAP auch und LDH auch. Wenn Sie jetzt im Labor eine Erhöhung der Cholestase-Parameter sehen, dann kann man das auch machen, diese Untersuchen, die Sie gesagt haben. Ne? Okay. Wenn man nicht sehen kann. Aber in der Regel kann man im CT was sehen. Ich wollte nur wissen, woran Sie das abhängig machen, den Verlauf der Therapie. Und geben Sie dann auch Antibiotikum schon oder noch nicht? Ja, Cystitis. Deswegen ja. Wenn es irgendwelche Entzündungen gibt, ja, natürlich sollte ich eine Antibiotikum sofort geben. Jetzt haben Sie die Patientin heute Sonntag, ne? Sonntag. Es ist kein Oberarzt im Haus. Sie haben keinen, der die RCP machen kann. Okay. Was machen Sie? Eine Antibiotikatherapie oder Analgetikum, auch Analgetikum, fangen wir an. Sie sollten nüchtern sein, ich denke, oder? Nahrungsgrenz. Genau, richtig, sehr genau. Ja. Nein. Und warten morgen ab. Ne? Man kann meistens das auch morgen machen. Meistens kann man das auch einen Tag später machen. Ne? Also es muss nicht normal, nicht sofort gemacht werden. Es kommt immer auf die Situation. Ne? Okay. Aber wenn Sie jetzt sehr hohe Werte haben, zum Beispiel die Patientin ist gelb, die Patientin hat ein CRP von 100 oder so, ne? Dann muss man das überlegen tatsächlich. Ja. Okay. Gut. Ich glaube, wir haben das Wichtigste besprochen. Ne? Okay. Gut. Wenn die Patientin jetzt gesagt hätte, sie hätte dunklen Urin und hellen Stuhlgang. Es geht um Bilirubin oder was? Aha, Hämolyse, ich denke. Nee, nicht Hämolyse. Das ist ja auch oft, wenn eine Cholestase besteht. Mhm. Ne, wenn eine Cholodocholithiasis besteht, okay. Dann müssen Sie auch dran denken. Ne? Aber die Patientin hat vermutlich nur, in Anführungsstrichen, nur eine Cholezystitis. Vermutlich. Ne? Okay. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Okay, Dunkelurin und helle Stuhl. Ne, ist ganz wichtig zu erfragen, aber haben Sie auch gemacht. Ne? Mhm. Und, aber vielleicht in diesem speziellen Fall nochmal nachfragen. Ne? Mhm. Zu sagen, haben Sie Veränderungen im Urin bemerkt? Haben Sie Veränderungen in der Stuhlfarbe bemerkt? Ne? Ganz wichtig. Ne? Mhm. Das sollte man auch mit, nicht nur nach Durchfall oder Obstipation fragen, sondern auch nach der Farbe fragen, ne? Um zu gucken, ob schon ein Gallenstau besteht. Ne? Okay, Gallenstau. Besteht, ja. Also eine Cholestase. Ne? Ja, Cholestase. Ja. Daran kann man auch viel ableiten, anamnestisch. Cholestase, okay. Ja. Okay. Gibt es Fragen von den Mithörern? Ich habe schon gesagt, aber wie viele Tage sollte die Patientin stationär behandelt werden? Ja, es kommt immer darauf an, wenn sie jetzt zum Beispiel erhöhte Entzündungszeichen hat, ne, oder schon eine Sepsis hat, oder dann muss sie natürlich länger bleiben, ne, weil sie antibiotisch intravenös behandelt werden muss. Und ich würd immer sagen, circa eine Woche. Ne? Okay. Bei elektiven Operationen, Gallenblasenentfernung elektiv, das heißt, Sie können die Patientin einbestellen und sagen, wir machen morgen die Operation, reichen meistens 2 Tage aus. 2 bis 3 Tage. Aber bei so einer Patientin, es kommt immer auf die Laborwerte an, es kommt auf die Entzündungsparameter an, es kommt auf den klinischen Zustand der Patientin an. Ich würde sagen, ungefähr eine Woche. Gibt es Fragen?